der Würde, Glanz und Schein nur halb so angenehm, nur halb so süße sein. Wenn ich dieselbige mit dir nicht teilen sollte, du weißt, dass ich schon längst mich dir verwählen wollte. Doch musst ich meines Vaters willen, der mir des Mogols Enkel ihn zu nehmen anbefahl, erfüllen. Dem Himmel ist bekannt, mit wie viel Qual.